Transparenz für die Ohren. So, ja, sind wir damit heute fertig. Gabriele macht das Protokoll. Ich begrüße den Bernd, die Hermi, Christus, Lothar, Marc und mich selber zur Vorstandssitzung und alle anderen, die uns zuhören. Heute 2.7.2015, 20 Uhr ist Beginn. Weiß jemand was von Michael? Nein. Okay, wir stellen auf jeden Fall fest, wir sind beschlussfähig. Und ich würde euch dann gleich zu Top 1 drängen wollen. Genehmigung des letzten Protokolls. Link ist im Pad drin. Na, den Lothar mit seinem Haar. Bernd, magst du auch noch? Warte mal, ich bin schon wieder mit dem Pad irgendwie. Okay, brauchen wir hier 25 Tabs und so. Ich poste mal nochmal das Protokoll-Pad. Das war nicht. So, das habe ich dann auch hingekriegt. Hat ein bisschen gedauert, sorry. Wir waren beim letzten Protokoll von der letzten Sitzung. Das ist damit angenommen. Dafür sind Marc, Hermi, Christus, Lothar, Carsten und Bernd. Top 2, Termin der nächsten Sitzung. Das ist im Turnus der 16.07. wieder 20 Uhr hier im NRW-Mumble. Und es ist die letzte Sitzung dieses Vorstands, wenn ich das richtig im Kalender sehe. Oh ja. Korrekt. Dann sollten wir bitte die letzten zwei Wochen dafür sorgen, dass wir keine Bücher schreiben, nicht zurücktreten oder irgendwas dergleichen, damit es dann ein schönes, ruhiges Jahr war. Gerne? Oh, du bringst mich da auf Ideen, Christus. Ruhe, lieber Bernd. Ich komme da gleich durch. Wo sind wir, Mammel? Trau dich. Zurück zur Konzentration, meine Damen und Herren. Wobei in zwei Wochen Buch schreiben ist auch sportlich. Ja, kommt aber wann, was drinsteht. Best of OTRS. Das dauert länger. Okay, Termin haben wir. 16.07. ist tatsächlich dann die letzte BUFO-Sitzung vor dem nächsten BPT. Wir kommen zum Top 3. Bericht des Vorstands. Sekur ist abwesend. Der hat sich für 14 Tage in den Urlaub abgemeldet. Ich bin im Moment jobmäßig ein wenig gehandicapt. Von daher beschränken sich meine Termine im Moment auf das Tagesgeschäft, soweit es mir möglich ist, und ich war in der letzten BUFO-Sprechstunde. Christos, bitte. Ja, Tagesgeschäft habe ich einfach mal mit reingeschrieben, das mache ich auch, und dann LPT in Hessen war ich, diverse Mumbles. Ich war hier in Techlo, da haben die dortigen Piraten eine kubanische Nacht oder Klänge mit so einer Band organisiert, die fand ich ganz sexy. Dann war ich auf der FSA, vor diesem SPD-Konvent am 20.06., wo die SPD uns verraten hat. Dann war ich auf dem Straßenfest in Berlin. Das wurde, glaube ich, organisiert von einem Schwulen- und Lesbenverband in Berlin. Fand ich auch ganz, ganz angenehm. War also eine super Stimmung. Dann war ich am gleichen Tag noch im LPT in Brandenburg in Techlow. Dann war ich am 21.06., also am nächsten Tag, auf dem LPT in Brandenburg in Techlow. Dann bin ich zu den, die Toten kommen, in Berlin hingegangen. Das war eine Demonstration für die knapp 30.000 Todesopfer der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Angemeldet waren da, glaube ich, 500 Leute oder sowas. Polizei war ein bisschen, also wir durften, formuliere ich es mal anders, wir durften den Rasen betreten oder haben den betreten, war alles relativ suspekt und surreal, was da passiert ist, aber ansonsten war die Aktion grundsätzlich gut und positiv. Und irgendwo war ich noch und irgendwelche Sachen, die ich jetzt vergessen habe reinzutragen, habe ich gemacht. Ja, das war's. Wenn denn Fragen sein sollten, mich bitte. Dankeschön, Christus. Gibt's Fragen an Christus? Ich sehe da den anders normal am Mikro, du stehst aber schon länger, ne? Und auf stumm geschaltet, das ist, glaube ich, dann auch nicht so hilfreich. Ja. Gut. Ah, vielen Dank. Okay, ich sehe keine Fragen an Christus. Bernd, bitte. Ja, nachdem ich im Real Life auch viele Dinge zurzeit zu erledigen habe, auch im familiären und im beruflichen Bereich, habe ich vieles auf die übliche Mails, Tickets und Telefonatgeschichte reduziert trotzdem diverse Mambes, macht Bufo-Sprechstunde und so SG-Dinge. Und ab und zu schaffe ich das dazwischen jede Woche noch ein paar Mal im Real Life, so mit normalen Menschen, die nicht in Parteien sind, so politische Sachen zu tun. Und es ist erstaunlich, wie offen die für einige unserer auch kritischen Themen sind. Ich glaube, da müssen wir viel mehr mit normalen Menschen kommunizieren. Gibt's Fragen dazu? Ich sehe keine. Stefan, ist der schon da? Ich glaube, der wartet noch auf seinen Bus in Kiel. Und wenn, dann auch wieder kein Headset. Okay, Lothar, dann würde ich dich bitten, weiterzumachen. Ja, dann übernehme ich erstmal für Stefan die Kontostände. Insgesamt sind es 577.000 Euro, verteilt auf etwas über 90.000 Euro auf dem Beitragskonto, 7.300 Euro auf dem Hauptkonto, 470.000 Euro im Festgeldkonto und dann noch P-Shop und WGB, der Rest. Wobei da dann natürlich wieder das ist, das auf dem Festgeldkonto brauchen wir, um die Rückzahlung der Parteienfinanzierung nächstes Jahr gewährleisten zu können. Das heißt, das muss man im Prinzip abziehen von dem Ganzen. Ja, ansonsten, was habe ich gemacht in den letzten zwei Wochen? War auch beruflich ziemlich eingespannt, deshalb ist es ein bisschen weniger. Ich war auf dem Landesparteitag in Hessen, habe das Schatzmeister-Mumble wieder mitgemacht und ansonsten halt so im Hintergrund die Tickets und Mails bearbeitet, die im Schatzmeisterbereich anfielen. Wenn Fragen sind, nur raus damit. Ja, ich sehe da im Moment niemanden weiter. Dann würde ich Hermi bitten. Einen wunderschönen guten Abend. Tat Dinge aus Gründen. Haha. Nein, im Ernsthaft. Wir kommen zu den Mitgliederzahlen wie jeden zweiten Donnerstag. Wir haben eine Gesamtmitgliederzahl von aktuell 18.766 Graten, davon 5.937 stimmberechtigt, 81 schwebend und 1.361 verifiziert. Was habe ich getan? Ich habe einen Service-Mumble-Wahlkampf P-Shop abgehalten für die Landesverbände Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Hessen und Baden-Württemberg. Ich war in der LGS in Berlin zu Besuch, ich war beim CSD in Berlin, ich habe den P-Shop besucht und mit ihm das Projekt Wahlkampf-Shop besprochen. Ich war letzten Dienstag beim Kreisparteitag des Rhein-Erft-Kreises, weil da ein CDU-Bürgermeisterkandidat gegrillt wurde. Am Tag darauf gab es dann eine Pressekonferenz im Stadtrat Kerpen, bei der ich auch teilgenommen habe, bei der die Fraktion Bürgerbündnis Kerpen Piraten und die Unterstützung eben dieses CDU-Bürgermeisterkandidaten bekannt gegeben haben. Das heißt, im Falle seiner Wahl wäre das quasi das erste Mal, dass die Piraten in einer Art Koalition mit der CDU wären. Das ist eine relativ spannende Geschichte. Und ansonsten habe ich noch einen kleinen Werbeblock. Es gibt Ausschreibungen für die SG Video, für die SG Streaming und wir suchen eine Assistenz für den P-Shop. Außerdem wurden heute diverse Gliederungen mit Finanzanträgen geflutet für unser Web-to-Print-Konzept beziehungsweise für unser Projekt Wahlkampfshop. Die Links im Pad, da könnt ihr euch informieren. Bei Fragen immer gerne zu mir. Vielen Dank. Dankeschön, Hermi. Gibt's Fragen dazu? Die Links zu den Geschichten, die Hermi gerade ansprach, findet ihr im Pad. Marc, bitte. Ich war auf der FSA-Demo in Berlin, die war, wie Christoph schon angesprochen hat, vor dem SPD-Konvent. Dann auch auf diesem Infostand am Straßenfest in Berlin und haben dort uns mit den Piraten, die dort den Stand betreut haben, unterhalten. Dann war ich auch kurz noch am LPT in Brandenburg in Teltow. Das, glaube ich, ist irgendwie bei Christus noch ein bisschen falsch drin. Ich habe gestern am Dienstag mit den Yuppies gemumbled, Michael und ich, und habe an sonstigen Mumbles teilgenommen und Tagesgeschäft erledigt. Ja, vielen Dank, Marc. Gibt's Fragen an Marc? Ja. Raus damit. Wie war, ich habe mir das Podcast noch nicht angehört von den Mumble mit den Yuppies. Kannst du mir da irgendwie sagen, wie es war? Ja, es ging sehr gesittet zu. Wir hatten am Anfang ein paar technische Probleme, aber das hat sich dann auch gegeben. Ansonsten wurden Positionen ausgetauscht und ich würde mal behaupten, es wurde hat vielleicht beim einen oder anderen doch ein gewisses Verständnis erweckt. Bei anderen denke ich eher, dass wir dieses Ziel nicht erreicht haben. Aber es ist zumindest, denke ich mal, ein guter Anfang, um hier dauerhaft in einen Dialog einzutreten. Dass jetzt so Eins und Mumble hier nichts Weltbewegendes bewegen kann, das ist natürlich auch klar. Ja, danke schön, Marc. Hast du deine Frage beantwortet oder möchtest du noch mehr? Ich würde gerne noch weiter fragen. Das darf ich mir. Kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner? Jetzt mal ganz offen gefragt. Also ich habe im Nachhinein das Gefühl, dass ich vielleicht das Ganze ein bisschen zu optimistisch gesehen habe. Ich denke persönlich, dass in einigen Themenbereichen definitiv keine Übereinstimmung hinzubekommen ist. Und ich habe, glaube ich, rausgehört, dass also auch von seitens einiger Fragesteller überhaupt eine Themenkongruenz in Frage gestellt worden ist. Ich hatte ja bisher den Eindruck, dass es durchaus mit den Yuppies weitergehen kann als Jugendorganisation. Bin mir da jetzt allerdings nicht mehr so sicher. Aber wie gesagt, so eine Einschätzung kann man jetzt nicht auf einen so einen Mumble bauen, weil das ja auch nur Momentbetrachtungen von Einzelnen sind. Und ich glaube, man kann jetzt das nicht überbewerten und daraus jetzt hier sich wirklich eine Meinung bilden. Okay, danke dir. Okay, danke schön, Marc. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann können wir zum nächsten Top springen. Top 4 Anträge. Wir haben zwei Anträge heute drin. Der 4.1 ist, das sind beides Anträge aus der letzten Buchversitzung bereits, die wir vertagt haben auf heute. Der erste ist Antrag auf Bereinigung der Piratenpads. Da hatten wir damals gesagt, wir würden gerne den Boris dazu hören. Und ich habe den auch schon gesehen. Boris, bist du mal aktiv? Ich würde gerne kurz vorher noch was dazu sagen, um das nochmal zusammenzufassen. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass wir gerne, also zumindest der Antrag lautet, dass wir in verschiedenen Intervallen alle Pets löschen möchten, die älter als 2 Jahre sind, aus Gründen der Kostenreduktion und der allgemeinen stabilen Lauffähigkeit dieser ganzen Geschichten. Und es gab dann eurerseits Bedenken bezüglich Zahlen, Daten, Fakten und deswegen haben wir das nochmal verschoben. Und um das jetzt nochmal genau aufzudröseln, bitte Boris, leg los. Jo, moin. Also, wir betreiben halt einfach ziemlich viele Pets. Die ganz normalen Lightpads, das sind wir am 6.5. 144.900. Und bei den Teampads sah es am 4.5. so aus, dass wir... Du ruckelst 40. ein bisschen. Zahlen konnte ich leider nicht verstehen. Wie viele waren das? Lightpads 144.901 und Teampads 363.342 und diese verteilen sich auf 15.716 Teams. Datenbankgröße 188 GB und circa Auslastung auf unserer Infrastruktur von 18%. Das sind rein mal die Zahlen, was der Pet-Server verkraften muss momentan. Eine grobe Abschätzung hat ergeben, dass wir circa 35-45% der Pets eliminieren würden, wenn wir hingehen, dass wir alles löschen, was länger als 2 Jahre lang nicht mehr angeschaut worden ist. Und erhoffen uns davon einfach auf den Servern eine Einsparung der Last von 7-10%. Das hört sich nicht sehr viel an, macht aber gerade für den Datenbankserver ziemlich viel aus, der eigentlich relativ besser ist. Also wir können 80-100 GB große Datenbanken einfach ein bisschen besser handhaben als 188 GB große Datenbanken. Geht um die Laufzeiten des Backups, um Indizierungsgeschichten, wenn wir irgendwas durchsuchen müssen etc. Und dadurch, dass die Server natürlich auch weniger ausgelastet sind, verbrauchen sie weniger Strom, was sich dann auf lange Sicht eben an den Stromkosten auch niederschlagen sollte. eine kurze Zwischenbemerkung von mir. Wir hatten ja in letzter Zeit öfter das Problem, dass das Wiki irgendwie kurzfristig mal ausgefallen ist oder dass die Pads ausgefallen sind. Das hängt halt tatsächlich alles irgendwie damit zusammen, dass halt unser Server bzw. die Datenbank so dermaßen ausgelastet ist. Und es ist höchste Zeit, dass wir da ein bisschen aufräumen, damit das alles wieder ein bisschen runterläuft. Ich verfolge das ja schon seit Jahren eigentlich und da gab es ja schon unterschiedlichste Interessen mit den Pads, mit dem Wiki, mit wie man Server anbindet und ob wir wirklich einen einzigen Datenbank-Server, also eine einzige Datenbankmaschine brauchen oder mehrere verteilt für solche Dinge. Und eins war ganz wesentlich immer, bei den Pad-Servern wurde immer betont, dass das Verhältnis und die Hauptlast eigentlich durch die geöffneten Pads entsteht, die konnektiert sind, dass das eigentlich das ist, was das Hauptproblem darstellt und nicht die reine Festplattengröße. Natürlich dauert es Indizieren, das Kopieren, das Backuppen und so weiter bei großen Plattenbeständen, Datenbeständen und kleinen Files deutlich länger, ist mir alles klar. Aber mich würde dieses Verhältnis interessieren von der Anzahl der Pads, die du gerade genannt hast. Wie viel sind denn da momentan, wie viele Connections sind da offen? Mit offenen Connections kann ich hier gerade nicht dienen. Da müsste ich mich jetzt selber auf den Server erstmal draufschauen und gucken, wie ich das rausziehe. Das dürfte allerdings heute auch überhaupt nicht mehr ausschlaggebend sein bei dem Wetter. Ja, natürlich, die offenen Connections sind eine Last, die uns einschränkt, aber an der kann ich ja nicht wirklich was ändern. Wenn ich die ändern würde, dann müssten wir einen zweiten Server aufziehen und die Sachen verteilen. Das dauert alles auch. Könnte man machen, könnte man darüber sprechen. Die Last, von der wir jetzt reden, mit den geschlossenen Pads, das sind einfach Dinge, die rumdümpeln, die wirklich, wie gesagt, da ist vor zwei Jahren dann zum letzten Mal reingeschaut worden. Also das ist nicht so, dass da irgendwelche Leute aus den Pads irgendwelche Infos rausziehen, sondern das dümpelt da rum. Ist ein weiterer Faktor, was noch zu bedenken ist, dass das auch rechtlich natürlich noch ein heikles Thema sein könnte. Ja, also wir haben, wenn es Probleme gegeben hat mit Staatsanwaltschaften etc., eigentlich hauptsächlich wegen Inhalten in Pads damit zu kämpfen gehabt. Wir wissen nicht, was in diesen Pads drin sitzt, was drin liegt in diesen Pads, was uns da vielleicht eventuell irgendwann mal auf die Füße fallen könnte. Ja, unsere Empfehlung ist einfach, die Dinger aufzuräumen, dementsprechend wegzuschmeißen und deswegen haben wir den Antrag gestellt. Wortmeldung? Okay. Marc, bitte. Kannst du ungefähr grob sagen, wie viel diese ganze History von diesen Pads ausmacht? Also diese ganze, es wird da quasi jeder Tastaturanschlag irgendwie abgespeichert scheinbar. Und eine Idee, die beim letzten Mal aufgekommen ist, wäre quasi den letzten Stand erhalten zu lassen und nur die ganzen vorhergehenden Einträge irgendwie rauszukicken. Siehst du das grundsätzlich als möglich an oder ist das, bringt nichts oder ist zu aufwendig oder? Was wir machen können, ist, wir können diese Pads exportieren, wie sie sind, mit dem Stand, auf dem sie sind, und sie mal archivieren, weglegen, falls da irgendjemand noch ran muss, ran sollte. Inwieweit es möglich ist, hier eine Revision beizuführen und was da von unserer Seite aus notwendig ist, müsste ich abklären, dürfte allerdings einen sehr, sehr großen Arbeitsaufwand bedeuten. Also alles, was mit diesen Pads zu tun hat, was man über die Datenbank steuern muss, ist immer mit sehr viel Arbeit verbunden. Okay, Marc, deine Frage soweit beantwortet? Ja. Christoph, bitte. Also zwei Sachen. Also du, die Bundes-IT empfiehlt uns im Endeffekt zu sagen, wir löschen das. Das habe ich jetzt richtig verstanden, gell? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage von meiner Seite ist, gibt es noch eine Ersparnis zu den ganzen, was haben wir da stehen? Das wäre eine Entlastung von 18% der Server. Ist das auch gleichzeitig eine Entlastung der finanziellen Umfangs in irgendeiner Art und Weise? Oder ist es nur eine Entlastung der Server? Durch die Entlastung der Server tritt eine Entlastung im finanziellen Bereich ein. Inwieweit wir die beziffern können, das können wir so noch nicht sagen, weil wir einfach keine Vergleichszahlen haben, zu sagen, mit der wenigen Belastung kostet uns der Server so und so viel Euro im Monat. Diesen Zahlen sind wir gerade dran, die zu bearbeiten, also dass wir sie überhaupt mal haben. Vergleichszahlen in die Vergangenheit haben wir nicht. Wenn man aber bedenkt, dass halt eben die ganzen Systeme ein bisschen schlanker, leichter werden, Indizierung etc. schneller gehen, wir dadurch CPU-Zeit sparen, dadurch ein bisschen Strom sparen. Wird es uns Geld einsparen, ob das ein signifikant hoher Teil ist oder wie hoch dieser Teil ist, das kann ich so nicht beantworten, das können wir so auch nicht abschätzen. Wir haben momentan ja so um die 1000 Euro an Stromkosten jeden Monat. Auch wenn das dann eben ein kleiner Teil wäre und wir dann übers Jahr gesehen 250 Euro sparen würden, dann wären das zum Beispiel auch die Domainkosten, die wir im Jahr haben. Große Keule, spartechnisch, kann ich nicht versprechen. Ich erhoffe sie mir, durch die Schlankheit der Server, die dann eintreten wird. Okay, danke. Christus, soweit beantwortet? Ja, hat meine Stimme, auf jeden Fall. Geld sparen ist immer gut. Okay, dann habe ich jetzt den Lothar und dann den Bernd noch. Lothar, bitte. Ja, zum einen, Boris, du hattest gemeint, die Auslastung ist bei 18%. 18% eines Servers oder 18% der gesamten IT-Kapazität? Und dann noch so als Frage, kann man das irgendwie so ein bisschen aufteilen, wie die Pads, also vermuten, wie die Pads genutzt werden, sondern ob die Lightpads genutzt werden, um mal temporär was anzulegen und dann einfach vergessen wird, so dass man da eventuell eher löschen kann. Weil Hintergrund ist so ein bisschen, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass viele Externe auch unsere Pads benutzen. Auch gerade Bürgerinitiativen, sonstige politische Gruppen. Und das kann einen Vertrauensverlust bedeuten. Und das sollte man halt so, dass wir da irgendwo was aufräumen müssen, relativ klar. Aber dass wir es irgendwie so sanft wie möglich machen. Gegebenenfalls halt auch mal gucken, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Pad-Server schon laufen, dass man erstmal die, die im ersten Jahr mal angelegt wurden und seitdem nicht mehr angefasst, dass man da beginnt und erstmal sich so schrittweise rantastet. Okay, liebe Leute, das steht ja in diesem Antrag drin. Also es steht ja explizit drin, dass wir das in verschiedenen Intervallen machen würden. Und was dazu kommt, wir würden die Leute ja vorher auch anschreiben. Ja, wir können eine Liste aller E-Mail-Adressen ziehen, die sich für die Teampads registriert haben. Da können wir eine Info rumschicken, von wegen, wenn ihr irgendwas Wichtiges habt, dann guckt bitte nochmal nach und sichert euch eure Texte eventuell. Das entsprechend mit einem zeitlichen, adäquaten Vorlauf, da kann sich, glaube ich, keiner drüber beschweren. Und das ist halt auch gerade der Punkt, es sind eben jede Menge Externe. Also wir haben eine riesige Liste von Pet-Namen, da sind dann so Sachen dabei wie Tina und Fritzis Hochzeitsessenplanung oder von anderen Parteien irgendwelche Notizen, wahrscheinlich kann man anhand der Pet-Namen irgendwie raussuchen. Also es ist halt irgendwie jede Menge Ballast, die wir damit rumschleppen. Okay, lass uns trotzdem gerade mal, Lothar hat ja konkrete Fragen gestellt, wenn Boris die vielleicht noch kurz beantworten mag. Die 18% Auslastung, das sind so die Werte, die mir die Infrastrukturadmins ermittelt haben. Das geht dadurch, dass wir eben eine verteilte Infrastruktur haben, nicht nur rein die Pets-Server, also das ist die komplette, von der kompletten Infrastruktur, die wir betreiben, von den Sachen, die da laufen, entfallen circa 18% auf die Pads. Dann war die nächste Frage, ob man abschätzen kann, wie diese Pads benutzt werden. Man recht einfach, wie wir es auch über die Support-Tickets mitbekommen, sind die Light-Pads diejenigen, die wirklich für rein temporäre Geschichten mal gemacht werden, wo einer mal einfach mal ein Pad braucht oder irgendeine Veranstaltung geplant wird, dann geht das weiter. Und für Organisationen und so weiter, die dann dauerhafter dran mitarbeiten wollen, die benutzen hauptsächlich die Teampads und arbeiten darunter. Und wie Hermi schon gesagt hat, ja, wir können die Intervalle natürlich dementsprechend setzen. Ich habe ja vorgeschlagen, wir fangen an mit allem, was älter ist als 4 Jahre, dann gehen wir auf 3 Jahre, dann auf 2 Jahre und informieren die Benutzer dementsprechend auch. Ja auch Tage angeben oder bestimmtes Datum angeben, machen. Wir müssen sowieso ankündigen, denn um das durchzuführen, müssen wir auch den Pet-Server ausschalten. Dann können wir die Datenbank bereinigen. Okay, danke Boris. Bernd, bitte. Ja, also ich hatte ganz am Anfang ja eine Frage gestellt, darauf eine Antwort bekommen. Dazu hatte ich jetzt eigentlich eine Nachfrage gehabt. Da ging es um den Unterschied zwischen dieser reinen Anzahl 188 Gigabyte und diesem 10% Einsparpotenzial. Das heißt, diese 18 Gigabyte, Christus hat sie auch erwähnt. Und dann war auch die Frage eben, wie denn das ist bezüglich den konnektierten aktiven Usern, aktiven Pads und den anderen. Und hat Boris gleich geantwortet, dass es wirklich die Last ist, dass es also die Konnektierten sind, die die Last erzeugen, jetzt erst einmal im Betrieb und von Server-Connections und aktiven Stromkosten, so für die reine Nutzung von den Dingen. Und wenn ich mir das dann so mal überschlägig rechne, wir sparen 10% Festplattenplatz ein, allerdings an der eigentlichen Prozessorzeit jetzt während der Benutzung und den ganzen Stromkosten, was da als Argument genannt wurde, ja eigentlich nicht wirklich, dann sehe ich da eigentlich ein leider sehr geringes Einsparpotenzial. Ich möchte auch gerne viel sparen, gerade im finanziellen Bereich haben wir es dringend nötig. Ich denke aber, die Pads sind da komplett die falsche Stelle. Wir haben eine ganz große Spendenaktion für die Bundes-ID gemacht, wo wir viele Zehntausende Euro eingesammelt haben. Ein ganz, ganz großer Werbeblock davon war, dass wir die Pads haben, dass die offen sind, dass die jeder nutzen kann und dass wir eine der zuverlässigen, glaube ich, drittgrößte Installation der Welt davon haben. Das war ein großer Marketingfaktor und jetzt hinterher das einfach mit so einer Argumentation, die für mich noch nicht ganz schlüssig ist, so ein bisschen abknipsen, ausknipsen mag ich eigentlich nicht wirklich. Und ich denke auch nicht, dass da die Riesenpotenziale drin sind, jetzt wirklich Euro am Ende einzusparen. Danke, Bernd. Irmgard, am Mikrofon bitte. Ja, ein paar Fragen. Wo wollt ihr anfangen mit Löschen? In den Teampads oder in den Lightpads? Wir würden in den Lightpads anfangen. Das sind auch die Pads, die wir ja auch nicht großartig da warnen können und die auch von der Nutzung her einfach diejenigen sind, die temporärer Natur sind. Bei den Teampads kann man auf die Teams zugehen. Und wenn Pads mit wichtigen Inhalten da sind, also die Leute auch darauf hinweisen, dass in dem Moment, wo sie ein Pad auch einfach nur aufmachen, fliegt es sofort aus dieser Liste der zu löschenden Pads hinaus. Das ist der Counter ja wieder resettet. Ja, aber wie Lothar ja auch schon gesagt hat, die Pads werden ja nun nicht bestimmt eher zu einem geringeren Prozentsatz von den Piraten genutzt, sondern von sehr vielen anderen Leuten, die nun gerade nicht in dieser Bufo-Sitzung sind und die auch nicht unsere Protokolle lesen. Und wie ich das auch verstanden habe, sind die Holder der Lightpads auch gar nicht erreichbar oder ansprechbar, weil du machst den Pad auf und ist gut. Und das ist ja das, was viele Leute eigentlich auch so begeistert hat bei uns. Ich habe mal so ein bisschen rumgestochert. Ich meine, jedes Pad hat die Option löschen. Warum fangen wir nicht einfach erstmal mit einem Hinweis an, oben in der Headerzeile und sagen, Leute, also so sinngemäß, langsam wird es ein bisschen voll hier, schaut doch mal nach, ob ihr nicht ein bisschen aufräumen könnt. Ich meine, das macht jeder zu Hause bei sich auch und schmeißt morgen welche alten Zettel weg. Auf die Idee ist ja bisher noch gar keiner gekommen, weil die Anforderung ja überhaupt noch gar nicht stand. Also jetzt gleich einfach mit Löschen anfangen, kann man nicht erstmal mit Hinweisen anfangen und erstmal die Leute darauf aufmerksam machen und mal das ein paar Wochen beobachten, was passiert. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, Irmgard. Vielleicht sollte man da wirklich über die Social Medias, auch über Twitter mal so eine Kampagne starten, auch über die AGs und so weiter, die COCO einbeziehen und sie doch bitten, da selbst aktiv zu werden, um einzusparen. Außerdem habe ich das gerade getestet, Boris. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch eine Frage stellen wegen dieser Nutzung und Nichtnutzung. Ich habe mich gerade in ein Pad reingeklickt, das über 1000 Tage alt ist, habe mir die Inhalte angesehen, habe es gelesen, bin aus dem Pad rausgegangen, ohne dass ich die Leertaste, ohne sonst was, sondern wirklich nur rein Informationen gelesen, Pad geschlossen und mir wieder in die Liste angeschaut, neu geladen und das Pad ist immer noch seit 1000 Tagen nicht benutzt. Das heißt, wenn jemand wirklich, so wie Seko auch letzte Bufo-Sitzung dargestellt hat, da drin zum Beispiel irgendwelche Daten abgespeichert hat, die für ihn interessant sind oder andere Organisationen Daten abgespeichert haben, soll jetzt nicht ein Seko-Ding sein, auch wenn wir natürlich wissen, Pads sind anders zu benutzen, sind für kollaboratives Arbeiten und nicht für Archivaufgaben da. Aber die Realität ist halt einfach, dass es auch für viele Archive ist, auch für AGs, Anträge. Hekate hat dazu letzte Woche einiges ausgeführt. Und ich habe jetzt festgestellt, sorry, wir können überhaupt nicht feststellen, ob ein Pad seit 1000 Tagen angesehen wurde oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr in der IT noch andere Möglichkeiten als mir jetzt in TeamPads. Zwei Sachen. Einmal noch kurz zu Irmgard. Löschen in den Lightpads, ja. Diese Routine haben wir eingebaut. Löschen in den Teampads geht nicht. Funktioniert halt nicht bei allem. Die Nutzer zu informieren, das können wir natürlich über das Banner tun. Das wäre natürlich auch ein Weg. Also die Umsetzung würde ja auch nicht dann gleich morgen losgehen, sondern das würde ja auch geplant und zeitlich abgestimmt werden müssen. Uns ist durchaus bewusst, dass die Pads nicht nur von Piraten oder eben hauptsächlich nicht von Piraten betrieben werden. Definitiv. Das wissen wir. Zu den Einsparungsfaktoren ist einfach zu sagen, wir müssen sparen. Wir in der IT müssen anfangen zu sparen. Die Pad-Geschichte, das ist, mag in Euro nachher ein kleiner Bereich sein, das ist aber, werde immer nur kleine Bereiche haben, in denen ich sparen kann. An den laufenden Kosten. Daran wird sich leider nicht viel ändern. Das gleiche Problem haben wir später mit dem Wiki. Da werden wir nicht drum herum kommen. Deswegen der Antrag, einfach auch mal zu sagen, okay, hier gibt es Dinge, die mal zu klären sind, einfach auch mal direkt abzuklären sind. Wenn man die Diskussion verfolgt, also ich bin jetzt in den letzten 14 Tagen auch immer öfters auf diesen Antrag angesprochen worden. Vielen ist gar nicht bewusst, also vielen außer uns hier in der Sitzung ist gar nicht bewusst, dass wir wirklich für alle möglichen Leute diese Pads anbieten. Das ist eine politische Entscheidung, da gebe ich euch allen recht. Und wenn nachher rausfällt, dass wir sagen, okay, wir sind mit dem Modus, dass wir Dinge löschen oder nicht löschen wollen oder wollen es mal ausprobieren, zu sagen, wir wollen die Leute anhalten, dass es gelöscht wird, dann machen wir es nachher so, das ist keine Frage. Unsere Empfehlung lautet momentan, einfach weil es die auch am einfachsten zu handhabende und auch erstmal dem meisten Erfolg versprechende Empfehlung ist, diese alten Pads zu löschen in den Intervallen, die wir vorgegeben haben, 4 Jahre, 3 Jahre, 2 Jahre. Ich würde jetzt ganz pragmatisch machen. Werf bitte nochmal eine Münze ein, Carsten. Sekunde, bitte. So, all dieweil würde ich gerne noch mal was zu dieser Diskussion sagen. Also ich meine, das ist ja schön und gut, dass wir uns jetzt da irgendwie diskutieren. Das ist ja auch Sinn eines Antrages. Aber Bernd, wir haben schon vorhin gesagt, dass es explizit nicht das primäre Ziel ist, Kosten einzusparen, weil wir auch gar nicht beziffern können, wie viele Kosten wir einsparen. Deswegen müssen wir da irgendwie das jetzt nicht als Argument bringen. Es geht tatsächlich darum, dass die ganze Infrastruktur stabiler läuft. Es geht ums Pad und, so wie ich das verstanden habe, auch ums Wiki, dass das Wiki stabiler läuft. Ich bekomme Anfrage von Leuten, was ich denn tue, damit die Bundes-IT und das Personal der Bundes-IT nicht mehr ganz so ausgelastet ist. Ja? Wir haben 2 Admins, die längerfristig krank sind, weil sie irgendwie ständig irgendwie Zeug zu tun haben, was auch irgendwie den ganzen Wartungsarbeiten zu schulden ist. Und wenn wir hier eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, wir nehmen den Leuten ein bisschen Arbeit ab, indem sie nicht mehr so oft gegen das Pad oder gegen das Wiki treten müssen, dann warum diskutieren wir dann darum, ob wir alte Pads, die seit 3 oder 4 Jahren niemand mehr angeguckt hat, tatsächlich noch mit uns rumschleppen müssen oder ob wir die nicht einfach archivieren können. Und wenn wirklich Not am Mann ist, dann kann sich ja jemand bei der Bundes-IT melden, dann wird das ganze Ding rausgesucht und dann ist der Text ja immer noch nicht verloren. Aber warum ist das irgendwie so ein großes Drama jetzt? Verstehe ich nicht. Ich möchte es gerade mal pragmatisch machen, bevor ihr da jetzt in eine Diskussion verfallt, bitte. Ich glaube, die Argumente für und wider sind eigentlich schon auch im letzten Mal schon hinreichend hin und her gegeben worden. Ich würde gerne mal ein Meinungsbild haben, wie denn die Einstellung des Vorstands jetzt zu diesem Antrag ist. Fange ich mal an. Ich bin strikt dagegen. Der politische Schaden ist deutlich größer, der interne Schaden bei der Motivation der Piraten auch, als die möglichen Einsparpotenziale. Danke, Bernd. Hermi? Ich bin dafür. Christus? Ich bin dafür. Wenn die Empfehlung von der IT zu uns kommt, mit der Bitte, dass wir einen Antrag stellen, bin ich definitiv dafür. Und Lothar? Sehe da keinen politischen Schaden in keinster Art und Weise, wie es der Bernd sieht. Okay. Lothar? Ich würde momentan zumindest nicht dafür stimmen, zumindest nicht mit dem kompletten Löschplan, der da steht, mit bis zu 2 Jahren das rein. Wenn man mal mit den ganz alten anfängt und nur das, da kann ich sagen, ja, so als Versuch mal zu gucken, wie die Reaktionen sind, kann man das machen. Aber mit dem kompletten Löschplan würde ich momentan eher nicht dafür sein. Okay, danke. Marc? Ich würde mich im Moment wahrscheinlich auch enthalten, weil ich zwar durchaus die Notwendigkeit sehe, so altes Zeug, das älter als 2 Jahre ist, irgendwie zu löschen, was einfach nicht mehr sinnvoll ist, aber auch nicht wirklich irgendwie ein vernünftiges Einsparpotenzial sehe. Stefan ist da, ist stumm geschaltet. Stefan schreibt, er ist dagegen. Ich muss im Moment auch sagen, in der Form, so wie wir es im Moment diskutieren, bin ich auch dagegen. Von daher sollten wir da, glaube ich, nochmal neu ansetzen. Ja, können wir bitte den Antrag trotzdem dann abstimmen? Ja, ja, das war jetzt meine Frage. Dann können wir jetzt auch bitte die entsprechenden Stimmen ins Pad eintragen und dann zum nächsten übergehen. Okay, nichtsdestotrotz vielen Dank an Boris und auch nicht zuletzt an Hermi für die Vorbereitung. Ich denke, da haben wir jetzt nicht das letzte Mal drüber gesprochen. Wir werden das mit Sicherheit nochmal angehen müssen, das Thema. Inwieweit da tatsächlich ein finanzieller, also ein finanzieller Einsparungsaspekt ist, das muss man dann, glaube ich, auch nochmal genauer betrachten. Können wir dann einfach mal, ich glaube, da könnte Bernd eventuell auch was machen, über Website und Social Media und so mal aufrufen, hier löscht mal die alten Pads. Ja, finde ich eine gute Idee. Also Pads, die tatsächlich nicht gebraucht werden, diejenigen, die sie mal eingestellt haben, sind wahrscheinlich diejenigen, die auch am besten beurteilen können, ob sie weg können. Wenn nicht mehr gebraucht, dann bitte löschen, ganz klar. Können wir gerne bewerben. Bernd, ist da eine Möglichkeit? Ja, da wäre schön, wenn wir mal wirklich in der Koko und an anderer Stelle dafür werben und dass die Leute ganz aktiv rangehen, uns Ressourcen einzusparen, indem sie archivieren, indem sie Infos ins Wiki umkopieren. Vielleicht kann man da auch ein kleines How-To machen. Es gibt ja immer noch Leute, die mit Wikicode Probleme haben und immer wieder neue, die es noch gar nicht kennen. Vielleicht kann man sich da ein bisschen intensiver drum bemühen und insgesamt einen positiven Nutzeffekt machen. Wir haben weniger Arbeit, wir haben weniger Last, wir haben ein besseres Archiv und vielleicht dann auch geschulte Piraten, die Dinge besser können. Okay. Ihr wisst aber schon, dass ihr euch da jetzt gerade so ein bisschen was vormacht und schön redet. Ne? Ich habe jetzt 2 Wochen E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, aber ich habe da in diesem Teampad sowieso ganz, ganz viele wichtige Infos, die sind älter als 2 Jahre, aber keiner hat Zeit, das ins Wiki reinzukopieren und so weiter. Also ihr glaubt doch nicht, dass wenn da jetzt 4 Wochen irgendwie ein Aufruf steht, reinigt bitte eure Pads, dass dann irgendeinen Effekt haben wird. Ganz ehrlich, das und vor allem jetzt sich, in die das wird sich doch dann zeigen, Hermi, das wird sich doch dann zeigen. Es ist ein Versuch, der uns auf jeden Fall auch kein Geld kostet und auch keinen Verlust herbeiführt, dass wir dazu aufrufen, ein bisschen die Aufmerksamkeit auch mal drauf zu lenken, dass diese Ressourcen nicht immer unendlich verschwendet werden müssen. Und mich hat die ganze Sache schon motiviert. Ich habe jetzt nebenbei bei mir schon Pad archiviert oder dann auch so gut wie möglich irgendwie entfernt. Geht ja nicht immer. Wobei, das wäre wichtig, dass das nicht nur innerhalb der Koko so publiziert wird, sondern auch öffentlich, gegebenenfalls auch mit entsprechend ein bisschen Werbung hier. Wir betreiben Pads für alle. Das ist ja auch was für uns spricht. Und das dann verbinden mit dem Aufruf, doch bitte die alten Pads zu löschen. Okay. Wir haben am Mikrofon, ich kann jetzt bitte, seid mir nicht böse, die Reihenfolge habe ich nicht drauf. Ich fange einfach oben an. Bam, bam. Erstens, ich hätte furchtbar gerne einen Pad-Link, weil der in keinem Channel-Topic irgendwie steht. Und zweitens, die Diskussion hatten wir hier mit ein paar Leuten von der IT und wir sind jetzt an der Stelle, dass wir einfach die Pads quasi gerne einfrieren würden oder die Möglichkeit bieten würden, die einzufrieren, was bedeutet, dass wir nur noch eine .txt-Datei oder was Vergleichbares hätten, die dann vielleicht, weiß ich nicht, 2 Kilobyte oder so auf dem Server wegnimmt. Das ist zu vernachlässigen. Danke. Okay, danke. Padlink ist, glaube ich, inzwischen wieder reingesetzt worden. Bim, bitte. Ich wollte auf einen Aspekt hinweisen, der mir jetzt bei der Diskussion aufgekommen ist und der wohl auch so noch nie gefallen ist. Ich bitte jetzt alle, die darüber, über diesen Antrag diskutiert haben und jetzt auch in der nächsten Zeit noch nachdenken, ob diese Situation nicht sehr gut vergleichbar ist mit derjenigen, wenn man mal wieder einen übervollen Kleiderschrank oder sonst irgendwas hat und aufräumen möchte, und dass man immer einen ganz hervorragenden Grund findet, dass man irgendwelche Dinge nicht wegschmeißt, weil sie noch wahnsinnig wichtig sind und weil man sie irgendwann nochmal brauchen kann. Und wenn man dann 1 oder 2 Jahre später nachschaut, dann stellt man fest, man hat sie nicht gebraucht, aber findet sie weiterhin noch wahnsinnig wichtig. Dankeschön. Wenn sie keinen Platz wegnehmen, egal. Okay. Können wir weitermachen? Boris steht noch am Mikro. Sag nur, wenn er sagt, alles gut, alles durch, dann mache ich okay. Feierabend. Gut, der Antrag ist zumindest durch erstmal, aber wie ich schon sagte, ich glaube, dass wir da noch drüber sprechen werden. Stimmbürger? Ja, ich wollte nur anmerken, es gibt ja 18.000 E-Mail-Adressen von Mitgliedern. Denen könnte man das eigentlich auch mal zukommen lassen und dann die Spendenkontonummer für die IT, dann kommt vielleicht noch ein Kleingeld rein. Okay, vielen Dank. Und auch das bitte nach Möglichkeit auch nach extern, weil wenn wir von externen entsprechend Spenden generieren, wenn es nur dafür ist, weil wir so schön Pets betreiben, ist es immer besser, als wenn wir von Mitgliedern was eintreiben. Okay. Wir springen zu Punkt 4.2. Das ist das Ticket 14993. Das geht um die Teilnahme an der Kampagne Verfolgungsprofile. Den haben wir auch vertagt aus der Sitzung 18.06. Wenn ihr bitte mal reinschauen wollt. Sofern nicht längst geschehen. Wortmeldung. Bitte, Marc. Kann es sein, dass das Ganze irgendwie seit April eingeschlafen ist oder so? Ja, das war ja das, was wir letztes Mal auch schon hatten. Ich habe auch wieder auf die Seite geguckt. Ich sehe da keine Veränderung. Ich sehe da keine Aktualisierung. Geht mir genauso wie dir. Weitere Wortmeldung dazu? Also, wir wollten ja, dass irgendjemand vorbeikommt, die Sabine Schumacher oder wie die dafür zuständig war. Und wäre halt schön, wenn sie heute da wäre. Ansonsten werde ich dagegen stimmen heute. Ja, dann stelle ich mal die Frage, ist die Antragstellerin denn da? Sieht nicht so aus. Also für mich stellt sich das so dar, dass, wie Markus eben schon sagte, die Website ist seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert worden. Ich sehe da keine Bewegung. Der Aufruf zwar, dass sich da alle möglichen beteiligen sollen, aber irgendwie scheint sich da nichts mehr zu tun. Von daher gibt's Redebedarf zu dem Antrag? Das ist ja ganz wichtiges Thema mit diesen einzelnen Daten, die da irgendwo erfasst werden und so weiter, verknüpft und ausgewertet werden. Also politisch ist es sehr richtig, aber es ist letztendlich, wie er sagt, da geht nichts ab, da ist nichts los. Ich würde mich darauf freuen, dass die Antragstellerin mal vorbeischaut und die Sache vorstellt und so enthalte ich mich. Okay. Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr dazu sind, dann würde ich euch bitten, euch im Pad entsprechend einzutragen. Okay, vielen Dank erstmal. Ich hatte vorhin vergessen, passiert mir ja öfter, beim 4.1 noch kurz vorzulesen für die Aufzeichnung. Die Abstimmung für die Löschung und Bereinigung der Piratenpads ist wie folgt gewesen. Dafür war Christos und Hermi, dagegen Bernd, Stefan, Bartels, Carsten, Enthaltung Marc und Lothar. Und beim jetzigen Antrag Teilnahme an der Kampagne Verfolgungsprofile ist dagegen Christos, Hermi, Stefan, Bartels, Marc, Carsten, Lothar und der Bernd hat sich enthalten. Damit ist der Antrag abgelehnt. Danke. Gut. Weitere Anträge liegen uns nicht vor. Dann würde ich zum Top 5 kommen. Sonstiges Fragen an den Bufo. Und da steht der Gernot am Mikrofon. Bitte schön, Gernot. Ja, schönen guten Abend zusammen. Es geht um Folgendes. Das passt auch ganz gut zu der ersten Diskussion heute Abend. Effektives Arbeiten. Wir haben Probleme mit den Adminrechten bei der AGBGE und auch bei den Sozialpiraten bezüglich Mailingliste und bezüglich Pets. Es ist ja so, dass die alten Piraten, die damals die Adminrechte erworben haben, zum Teil gar nicht mehr da sind. Und das Problem ist letztes Mal aufgetaucht. Da haben wir festgestellt, wir haben gar keine Adminrechte zum Beispiel für die AGBGE, was die Pets anbetrifft. Und ich wollte mal fragen, wie wir das jetzt handhaben sollen. Wo können wir uns melden? Wer ist Ansprechpartner, dass wir da mal die Sache aktualisieren? Meine Frage wäre jetzt eigentlich, habt ihr schon ein Ticket aufgemacht bei der IT? Aber der Boris ist schon am Mikro und dann lassen wir den Boris direkt sprechen. Moin, also ihr schreibt am besten eine Mail an Support. Okay. Boris, du kommst nicht ganz gut rüber. Nochmal, kannst du nochmal wiederholen? Besser jetzt? Ja, super. Gut. Okay, ihr schreibt eine Mail an support@it.piratenpartei.de. Dort gebt ihr an, wer, also für welche Pets ihr die Adminrechte benötigt, wer diese bekommen soll. Damit ihr uns den langen E-Mail-Verkehr erspart, gebt bitte auch die Legitimation an, warum ihr diese Adminrechte bekommen sollt, also quasi eine Beauftragung nachweisen etc. Und einen PGP-Key mit anhängen, damit Passwörter auch verschlüsselt verschickt werden können. Und dann macht das Support-Team das und es dürfte keine Probleme geben. Wenn es Probleme gibt, weil die Leute nicht feststellen können, dass ihr legitimiert seid oder so, landet das entweder auf meinem Tisch oder es wird nachgefragt bei euch. Ja, wunderbar. Danke. Nochmal kurz die erste Adresse ab. Support, @ und dann? it.piratenpartei.de. Okay, danke schön. Danke Boris, danke Gernot. Ich denke, damit dürfte deine Frage soweit beantwortet sein. Gibt es weitere Fragen? Gut, ich sehe niemanden mehr am Mikrofon, auch niemanden heraneilen. Von daher kämen wir zum letzten Punkt für die heutige Sitzung, nämlich das Ende. Um 20.50 Uhr, eine relativ lange Sitzung, muss ich feststellen. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich bei euch trotz des Wetters für euer Zuhören, für euer Dasein und ganz herzlichen Dank an Gabriele mal wieder fürs Protokollschreiben. Ich bedanke mich auch bei dir, Carsten, dass du die Moderation gemacht hast und bedanke mich bei allen Zuhörern und verabschiede mich für heute Abend. Bis denn. Ciao. Boris nicht vergessen. Bei dem bedanken wir uns natürlich auch, dass er hier den Antrag vorgestellt hat und für Fragen zur Verfügung gestanden ist. Okay, danke euch. Entschuldigung, der Bambam hat sich hier nochmal ins Mikro gemauschelt. Was möchtest du noch bitte? Ich bedanke mich auch und holt euch ein kühles Bier, kann ich euch nur raten. Das ist sehr gut. Herzlichen Dank. Okay, Marc, dann kann die Aufzeichnung auch aus. Dankeschön. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.